Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik-Heimspiel. Heute mit Sandro Bader. We'll be right back. gemacht. We'll be right back. DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Sandro Bader. on Air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Sandro Bader. Heimspiel. Heimspiel. Barbarian.